hat uns vergessen. Was ist denn heute los mit dir? Ella, es tut mir wirklich sehr leid, aber ich muss jetzt gehen. Nein, Erhard, halt. Du musst hier bleiben. Ja. Du musst dringend mit mir sprechen, Ella, und ich muss was Ella. Ganz Dringendes mit dir gerne besprechen. Morgen, sehr gerne morgen. Du musst hier bleiben. Gerne Erhard, morgen. Du bleibst jetzt hier. Nein, heute mal nicht. Heute mal einmal nicht. Einmal nicht. Gute Nacht. Was zum Teufel hast du hier zu suchen, Ella? Das wirst du schon auch sehen. Ja? Ich weiß ganz genau, was du für ein Spiel spielst. Das gewinnst du nicht. Erhard! Ich kenne diesen Sound. Und weißt du auch, woher? Woher? Ich kenne ihn aus der Grube. Da unten habe ich sowas zum ersten Mal gehört. Unten in den Gruben. In den Gruben? Mein Vater war doch Bergmann, das habe ich dir doch erzählt. Ja, Herr Borgmann. Er war Bergmann. Einmal hat er mich mitgenommen in einem Aufzug. Fuhren wir tief hinunter in die Erde, viel tiefer als ich jemals in einem Aufzug aufwärts gefahren bin. Fuhren wir also hinab. Da unten gibt es ein Geräusch, kaum wahrnehmbar. Es ist sowas wie ein fernes Singen. Daran muss ich immer denken, wenn ich dich spielen höre. Mein Vater sagte immer, es ist das Eisenerz, das singt. Es singt vor Glück. Es singt? In diesen Gruben lag die Zukunft. Bei 1400 Grad geschmolzen und gereinigt wurde das Erz zu Stahl, Wolkenkratzer, Schiffe, Flugzeuge, endlose Eisenbahnlinien. Jetzt liegen die Gruben brach. Weil das Eisen ausgegangen ist? Nein, das Eisenerz liegt immer noch da unten. Und noch eine Menge viel wertvollerer Mineralien. Aber es war billiger, Leuten in Indien oder China für die gleiche Arbeit weniger zu zahlen. Also verlor mein Vater seine. Die letzten 8 Jahre seines Lebens hat er vom Nachmittagsprogramm im Fernsehen verbracht, bevor er auf dem Klo an einem Herzinfarkt gestorben ist. Aber vorher hat er mich noch täglich mit dem nassen Lappen durch das ganze Haus gejagt. Mein Vater war alles in allem ein ziemliches Arschloch. Was ist? Willst du schon gehen? Ja, ich muss noch wohin. Was hast du dir heute angeschaut? Keine Ahnung. Der blöde Fernseher hat während einer Wissenschaftssendung seinen Geist aufgegeben. Die sagen, wir können bald unsere Gehirne auf Festplatten laden. Und wenn wir sterben, können wir einen neuen Körper anschließen, uns wieder runterladen und weitermachen. Das gefällt mir nicht. Und es gibt keine Blinden mehr. Es gibt keine Blinden mehr? Nein, es gibt Kameras, die so klein sind, dass man sie mit Sensoren am Gehirn befestigen kann. Darf ich dich mal was fragen? Ja, bitte. Drängt es dich nie, aus dem Fenster zu schauen? Wozu? Um die Aussicht zu sehen? Ich kann mich an die Aussicht bestens erinnern. Ja, aber um zu sehen, was sich verändert hat. Was hat sich denn verändert? Naja, letzten Monat haben Sie die Telefonzelle entfernt. Stelle ich mir die Aussicht eben ohne Telefonzelle vor. In San Francisco gibt es Autos, die fahren durch die Gegend ohne Fahrer. Und andere Autos scannen nach einem Unfall deinen Körper ab, schicken eine Nachricht an die Klinik, da sind dann alle deine Verletzungen aufgezählt. Bevor der Krankenwagen kommt. Und in ein paar Jahren wird es ein Flugzeug geben, das in weniger als einer Stunde nach New York fliegt. Ich will auch nach New York fliegen. Ja? Ich will überall hin. Ja, mach das. Mein Vater hat gesagt, du warst im Gefängnis. Sagt er das? Hast du jemanden umgebracht? Vielleicht. Was hast du gemacht? Bank ausgeraubt. Was, wirklich? Mit einer Pistole? Meine Pistole habe ich dazu nicht gebraucht. Hattest du so eine Skimaske auf? Was? Wieso? Nee. Es schneit schon den ganzen Tag. Na ja. Selbst wenn die ganze Stadt in Flammen stünde, du hättest keine Ahnung. Und kein Interesse. Aber warum hast du alle? Dich hasse ich nicht. Und wie war das? Wie war was? Das Gefängnis. Das hat mich noch nie jemand gefragt. Ja, du warst 5 Jahre da. Was hast du denn die ganze Zeit gemacht? Russisch gelernt. Russisch gelernt? Sag mal was auf Russisch. Я никогда да не спрашивала вас. Und was heißt das? Lern Russisch, dann weißt du es. Bis dahin habe ich längst vergessen, was du gesagt hast. Ich schreib's dir auf. Ich kann es auch einfach im Google-Übersetzer eingeben. Das wäre unfair. Und was hast du noch gemacht? Viel geschlafen. Buch gemacht. Buch gemacht? Im Gefängnis Sportwetten abgeschlossen, ich habe die Quoten geregelt. Ich denke, man darf im Gefängnis nicht mit Geld umgehen. Woher willst du denn das wissen? Ja, das ist immer so in den Polizeiserien. Wie spät ist es? Wie soll ich das wissen? Warum legst du dir keine Uhr zu? Ich hab doch eine Uhr. Und wo? Hier. Ich? Ich bin deine Uhr? Ja, du bist meine Uhr. Ich bin keine Uhr. Wenn du da bist, weiß ich, dass es Abend ist. Und wenn ich morgens da bin, dann denkst du, es ist Abend? Es ist auch Abend, weil du da bist. Deine Uhr muss jetzt gehen. Wohin willst du denn gehen? Ne? Auf eine Party. Eine Party? Ich spiele auf einer Party. Also spielt auf einer Party? Und wer hat dich da eingeladen auf deiner Party? Der Bürgermeister. Der Bürgermeister schmeißt eine Party? Ja, ist irgend so ein Charity-Ding oder sowas. Wieso bist du da eingeladen? Naja, ich bin das Unterhaltungsprogramm. Nur das Unterhaltungsprogramm. Und das gefällt dir. Du darfst also gar nicht teilnehmen an der Party. Naja, ich darf in der Küche was essen und dann muss ich gehen. Nicht teilnehmen dürfen, das ist das Schlimmste. Weißt du, wer auch auf die Party kommt? Dein Sohn. Erhard? Ja, der Bürgermeister hat ihn eingeladen. Erhard eingeladen und Erhard geht dahin. Ja klar, warum nicht? Ja, schon gut. Also dann? Hey, geh du mal auf deine Party. Willst du nicht noch warten, bis dein Vater kommt? Gott, so spät ist es schon. Kann ich vielleicht den Hinterausgang benutzen? Wieso willst du denn nie warten, bis dein Vater kommt? Wiedersehen. Ich habe gehofft, meine Tochter noch anzutreffen. Sie ist gerade weg. Ja, irgendwie verpassen wir einander in der letzten Zeit immer, egal. Du bist spät dran? Ja, der Weg aus der Stadt wird auch nicht kürzer. Gibt's eine Straßenbahn? Ja, weiß ich. Die Straßenbahn fährt direkt vor deinem Haus. Ja, weißt du, ein bisschen Bewegung tut mir gut. Und weißt du, was das heutzutage kostet? Der reinste Wucher. Ist Frieda gerade erst gegangen? Ja, gerade eben. In der Minute ist sie weggegangen. Ja. Das Leben ist einsam, seit sie ausgezogen ist. Du hast ja noch 5 andere Kinder. Hast du nicht noch 5 andere Kinder? Ja, ja, schon. Ja, schon. Aber weißt du, Frieda ist die Einzige, die mich je verstanden hat. Die anderen, die verstehen mich überhaupt nicht. Na, heute früh habe ich aus einem Überschwang heraus die French Press ein bisschen zu stark gedrückt und habe mir heißen Kaffee über die Brust geschüttet und habe mich verbrüht. Weil die Kinder haben mich alle ausgelacht. Ich habe mir das Hemd ausgezogen, damit ich mich nicht noch mehr verbrühe. Die Kinder haben auf meine verbrühte Brust gezeigt und sie haben alle gelacht. Und da habe ich bemerkt, dass meine eigene Frau mitlacht. Du warst immer schon ein Trottel. Ja, stimmt. Ich war immer schon ein Trottel. Du hast recht, war ich immer schon. Weißt du, wie ich als Kind immer manchmal plötzlich einfach spontan hingefallen bin, ohne Grund, erinnerst du dich? Waage. Ja, ohne ersichtlichen Grund lag ich immer manchmal plötzlich auf dem Boden, blutete im Gesicht und meine Brille in 1000 Stücke. Ja, passiert mir immer noch manchmal. Vielleicht ist immer noch manchmal dein Gleichgewichtssinn irgendwie gestört. Vertigo, deswegen kippst du immer um. Nein. Die Ärzte haben das alles überprüft. Die haben überhaupt nichts gefunden, Jon. Weißt du, es wäre mir ja gar nicht so wichtig, wenn meine Kinder mich nicht verstehen, aber wenn sie wenigstens Respekt vor mir hätten. Aber meine Frau hat sie gegen mich aufgebracht. Ich habe da diese Regel aufgestellt, kein Fernsehen nach 18 Uhr, damit sie Hausaufgaben machen. Man, sie sind ja alle ganz schlau soweit, außer der Kleine, der Jüngste, weißt du, der kleine Jon, der hatte da diese Sauerstoffprobleme bei der Geburt. Aber sonst sind sie eigentlich alle ganz fit und schlau und könnten echt etwas aus sich machen, wenn sie wollten, aber sie sind faul. Und meine Frau machte überhaupt keinen Druck, also hat diese Regel natürlich nicht so lange gehalten. Du, da gibt es diese Sendung, ja, diese Sendung mit all diesen jungen Menschen, die singen und alle berühmt werden, ist die Lieblingssendung meiner Frau. Und die ist mir wirklich auf die Ketten. Oh, Entschuldigung, bin wieder in Schwafeln geraten, Jon. Du hast einfach die falsche Frau ausgesucht. Naja, du, ich hatte vielleicht nicht so wahnsinnig große Auswahl. Hättest du ein bisschen mehr Mühe geben können, hättest du ein bisschen mehr reinhängen können. Ich habe schon versucht, aber ich hatte nicht so ganz den Dreh raus. Na, du schon, bei dir sind sie ja Schlange gestanden, ja. Du, und da war ich plötzlich 40 und habe gedacht, so, jetzt, Wilhelm, jetzt solltest du aber mal Kinder haben, ja? Und da war Berit. Und die hatte nichts dagegen. Und sie war eigentlich auch ganz nett. Manchmal ein bisschen mürrisch, aber hauptsächlich nett. Und sie war eigentlich auch gar nicht so hässlich. Überhaupt nicht, im Grunde genommen. Und natürlich, man, so 5, 6 Kinder hinterlassen natürlich Spuren. Geistig und körperlich. Aber da kann ich ja keinen Vorwurf machen. Aber weißt du, Jon, wenigstens Freunde könnte man doch bleiben. Weißt du, bevor das alles passiert ist, das alles, ja, da gab es eine Art von Frau, die hat mich wahrgenommen. Aber wahrscheinlich haben die nur mein Geld wahrgenommen. Und ich habe gedacht, ich lande vielleicht bei einem von denen. Ja, aber dann hat sich meine Perspektive natürlich geändert. Was meinst du denn damit? Was denn? Meinst du damit die Pleite? Nein. Willst du damit sagen, dass ich schuld daran bin, dass du deine Frau das... Nein, überhaupt nicht. Das ist das, was du sagen willst, wenn du hier irgendwie hergekommen bist, um irgendwelche Anschuldigen loszuwerden. Da kannst du gleich wieder auf dem Absatz umdrehen und gehen. Na, Jon, das war eine Feststellung. Wenn du so dämlich bist, zu glauben, es war ein kleiner Rückschlag, Grund genug ist, das ganze Leben aufzugeben, na dann viel Erfolg. Herr Jon, ich habe nicht mal dran gedacht. Keine Sekunde. Jon, ich schwör's dir. Entschuldigung. Akzeptiert. Jon, ich hab dir dein Sandwich mitgebracht. Hast du an die Jalapenos gedacht? Ja, ich denke immer an die Jalapenos. Nicht immer, Willem, nicht immer. Ja, einmal hab ich's vergessen. Ist genug Senf drauf? Ja, ich hab's extra gesagt. Hast du's kontrolliert? Ja, ich hab's denen extra gesagt. Bist du dabei gewesen, als sie ihn drauf gemacht haben? Ja, ich habe extra gesagt, extra Senf. Der Fernseher ist kaputt. Ja, könnte auch immer nur wieder das Wetter sein. Er ist kaputt. Du, das ist manchmal immer auch nur das Wetter. Nein, du musst ihn für mich reparieren lassen. Ja, gut, ich komme morgen früh, hol ihn Nein, du nimmst ihn gleich jetzt mit, dann kannst du's morgen gleich als erstes machen. Aber Jon, wenn ich den den jetzt durch den ganzen Schnee nach Hause zerre, da geht der ganz kaputt. Doch deinen Mantel drüber. Nein, John. Sie wollen das Wollhaar-Mammut wiederbeleben. Hä? Sie haben in Sibirien haben Sie ein Wollhaar-Mammut gefunden. Im Schnee. Jetzt machen Sie Wiederbelebungsversuche. Es ist circa 40.000 Jahre alt. Sag mal, wovon redest du, John? Sie sind so ignorant. Es geht um DNA. Wie? Und mehr braucht es nicht? Ja, man braucht einen Elefanten, um es hineinzutun. Wie? Die wollen einen Mammut in einen Elefanten tun, John? Die DNA, du Idiot! Sie imprägnieren eine Elefantenkuh mit DNA und die gebiert ein Mammut. Oh mein gütiger Gott. Stell dir die Gesichter der anderen Tiere vor. Der Wölfe. Der sibirischen Tiger. Der Pinguine. Der Eisbären. Wenn sie vor diesem 40.000 Jahre alten Mammut stehen, das plötzlich wieder auf der Erde wandelt. Aber John, sag mal, wie könnte das überleben? Wie soll ich das wissen? Vielleicht müssen Sie ein zweites machen, damit er sich reproduzieren kann. Na, Adam und Eva Mammut. Ja? Ja? Senfwich schmeckt einfach scheiße. Sag mal, soll ich dir morgen was anderes bringen? Ich will nichts anderes, ich will mehr Senf! Man, das ist ein Wunder. Ja, der geht doch. Ja. Ja, Mann, wer hilft? Ja, komm, Jon, lass doch. Ist doch auch schön, ja? Wir brauchen das eh nicht. Wir haben ja uns, Jon. Du, Jon, ich habe meinem Stück noch ein paar kleine Veränderungen vorgenommen. Ja, ich habe gedacht, ich lese dir die neue Fassung des ersten Aktes einfach mal vor. Ich bin jetzt nicht in Stimmung. Ja, nein, nein. Weißt du, ich habe das Gefühl, das ist es jetzt. Ich glaube, ich bin jetzt fertig. Ich schicke das jetzt wieder an alle Theater und alle Verlage. Weißt du, irgendwann muss man ein Ende finden, einen Punkt machen. Auch Picasso hat schon gesagt damals, voilà, c'est ça, fini. Willem. Ja. Sobald ich wieder oben bin, produziere ich alle deine Stücke. Ist das wirklich dein Ernst, Jon? Wirklich bald, Jon. Jede Minute. Ich fühle es, kommen Sie wieder angekrochen. Die ganze Wirtschaft ist im Arsch. Jetzt brauchen Sie einen, der Sie rettet. Ja, klar. Verstehst du, Sie sehen Ihre Fehler ein. Diese Dummköpfe, diese Idioten. Ja. Sie können ohne mich nicht überleben. Sie haben alles falsch gemacht, Willem. Sie haben nichts begriffen. Verstehst du? Ja. Deswegen haben Sie mich eingesperrt. Ja, weiß ich. Ja. Ja, aber denen mache ich es nicht leicht. Die sollen bluten, ich bin kein halbes Hemd. Die sollen mir die Füße küssen. Die sollen vor mir auf den Knien rutschen. Ich werde die Bedingungen stellen. Was für ein prachtvoller Tag das sein wird. Ich bin es immer und immer wieder durchgegangen, Willem. Sie sollen kommen. Ich bin bereit. Jede Faser meines Körpers bebt vor Erwartung. Jede Minute, wenn ich hier allein gesessen bin, mit der Pistole, mit meiner Pistole im Mund bereit abzudrücken. Jedes Mal habe ich in letzter Minute dieselbe Stimme gehört. Durchlicht. Sie brauchen dich. Lass sie nicht allein. Und der Tag wird kommen, an dem sie das erkennen. Ja. Und nur deswegen, Willem, habe ich mir die Birne nicht weggepustet. Zum Glück nicht, Jon. Ich war so nah dran, Willem, nur ein paar Tage noch. Ich weiß. Sie hätten die Mine seit Jahren schon vergessen. Die Mine war seit Jahren schon geschlossen. Mein Vater wird vielleicht einer der Letzten gewesen sein, der da noch eingefahren ist. Ja, ja. Er wusste, dass es da mehr zu holen gab, als alle glaubten. Er hat mir von den Mineralien erzählt. Die Analysen haben das bestätigt. Ja, ja. Sie waren da, die Mineralien, an denen unsere Zukunft hängt. Nur ich habe das erkannt. Ja. Nur ich, niemand sonst. Ja, ja. Verstehst du? Sie wollen alle Geld verdienen. Ja. Aber niemand weiß, wie man es macht. Geld muss man machen, Willem. Ja, absolut. Nicht verdienen. Ich erfinde es. Ich sehe es, bevor es überhaupt da ist. Ich brauchte nur für kurze Zeit das Geld, um die Mine wieder aufzumachen. Und in ein paar Tagen werden wir alle reich gewesen. Ja, weiß ich doch, weiß ich. Die Datenleitung, die jetzt die ganze Welt umspannen, die in einer Millisekunde den entferntesten Punkt der Erde mit dem anderen verknüpfen. Satelliten, die uns von einer Entfernung von Lichtjahren Nachrichten senden. Mikroskopisch kleinste Kameras, die unsichtbarsten Krankheiten in unseren Körpern erkennen. Alles das war zum Greifen nah, Wille. Ich hatte die Schlüssel dazu in der Hand. Ich hatte die Tore weit aufgestoßen, Wille. Weiß es. Nur 10 Tage noch. Sag mal, John, weil du drückst dich so unfassbar klar aus. Ja? Ist dir das klar? Weißt du, wir sollten bei meinem nächsten Theaterstück, da sollten wir zusammenarbeiten. Ich habe noch nie mit einem Chorautor gearbeitet. Das sollten wir uns wirklich überlegen. Sind alle Tassen im Schrank, oder was? Was denn? Hast du mir nicht zugehört? Ja, natürlich habe ich dir zugehört. Verstehst du nicht, wie ich mich manchmal fühlen muss? Nein. Wie fühlst du dich, John? Wie Napoleon. Ja, weil du so klein bist. Was? Ja, du bist klein. Mein Napoleon ist auch klein. Ich bin auch nicht besonders groß. Man, je nachdem, wo ich stehe, bin ich noch kleiner als du. Ich weiß, warum du es nicht. Nein. Ja, aber wie kommst du jetzt auf Napoleon? Ich war auf der Schwelle zu meinem größten Triumph. Und dann... Ja, die Russen, dann die Russen. Jetzt verstehe ich. Zuerst Napoleon und dann die Russen. Das geht mir genauso. Ich habe auch dieses Gefühl der Ohnmacht. Das deine Gefühl hat doch gar nichts damit zu tun, du dämliches Arschloch. Sag mal, aber mein Theaterstück, das ist für mich das Wichtigste in meinem ganzen Leben. Das kannst du doch nicht vergleichen. Wie nicht vergleichen? Das findet doch auf einer völlig anderen Ebene statt. Ja, komm, wo ein Mann zu Hause ist, da ist der König. Ich kann schreiben und du kannst Geld, ja, John. Geld. Ja. Das ganze Geld wäre binnen weniger Tage wieder da gewesen, unbeschadet, unversehrt. Und es wäre 3-mal so viel gewesen, wie es war. Und niemand hätte etwas bemerkt, wenn ich dieser scheiß Thomas Hinkel, ja klar, weißt du, was der dir angetan hat, ja, weißt du, jo, das tut nicht mal ein Tier seinen besten Freund an, aber weißt du, er war immer ein Spießer, der ist schon als Spießer auf die Welt gekommen. Was, Wilhelm? Ja? Er gibt heute eine Party. Ja. Hast du es gewusst, Wille? Ja, ich hab eine ganz besondere Party. Ja. Für ganz besondere Leute. So eine Party, wie ich sie früher geschmissen habe. Oh Gott, wie ich mich an diese Partys gerne erinnere. Und weißt du, wer heute auf dieser Party ist? Ja, wahrscheinlich ein Haufen Leute. Erhard, mein Sohn. Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, dass der eigene Sohn seinem Vater das antut. Nein, das kann ich nicht glauben. Sie haben mich gewendet, verstehst du? Hä? Wilhelm, Sie haben ihn gegen mich aufgebracht. Wahrscheinlich glaubt er jetzt wie alle anderen auch, dass dieser Verrat von Thomas an mir so eine Art Dienst an der Allgemeinheit war. Aber John, vergiss nicht, die Liebe eines Sohnes zu seinem Vater... Scheiß auf die Liebe! Die bedeutet nichts im Vergleich zu diesen lächerlichen kleinen Komplotten, in denen Sie ihn verwickelt haben, seitdem ich im Gefängnis war. Denk doch dran, wie er ihn erzogen hat. Erst seine Tante, dann seine Mutter. Die haben von Anfang an die Saat in seinen Kopf gesät. Die haben ihn in sich gegriffen, als er noch weich und knetbar war. Ich glaube, da tust du ihnen ein wenig Unrecht. Sie haben ihn gegen mich gewendet, Wilhelm. So einfach ist das. Frauen machen sowas. Ja. Die haben ihn mit ihrer eigenen Missgunst infiziert. Frauen machen sowas. Die verderben uns das Leben. Die nagen und nagen in einem Fort an unserem Schicksal, bis davon nichts mehr übrig ist. Von unserer Größe und von unseren Siegen. Aber Entschuldigung, Jon, also nicht alle Frauen tun das. Ja. Nicht alle Frauen nagen und nagen. Nenn mir mal eine Frau, die nicht nagt. Ja gut, da fällt mir jetzt vielleicht spontan keine ein. Oder irgendeine, die für irgendwas gut ist. Ja gut, ich habe vielleicht nicht so viele Frauen kennengelernt und die, die ich kennengelernt habe, sind vielleicht nicht die geeigneten Beispiele. Ach, du kennst Frauen, die gut sind, ja, aber du weißt nicht, wo sie sind und wie sie heißen. Was ist denn das für eine dämliche Argumentation? Aber sag mal, nur weil unsere eigenen Erfahrungen ein bisschen enttäuschend waren, können wir doch nicht die ganzen Hoffnungen aufgeben. Ein Mann muss doch Ideale haben, sonst können wir es doch gleich erschießen. Nein, nicht erschießen, das meinte ich jetzt nicht. Ich meinte, wir können gleich abdanken, wir können abgehen, wir können abtreten. Ich meine, ich bin ganz sicher, dass es diese Frau irgendwo gibt. Die muss es einfach geben. Vielleicht in einem anderen Universum, was weiß ich. Weil das Gegenteil zu glauben, das würde mich einfach zu sehr deprimieren. Es gibt diese zärtliche, gütige, wissende, liebe, kleine Frau irgendwo. Was denn? Verschone mich mit dieser zweitklassigen Poesie. Das ist doch peinlich. Sag mal, John, zweitklassig? Peinlich? Ich meine, wenn du nicht an dieser Scheiße festhalten würdest, dann wärst du auch nicht so ein kläglicher Versager geblieben. John, ich bitte dich. Ich meine, ich öffne mich dir ganz. Ich erkläre mich dir. Ich zeige dir meine ganzen inneren Gefühle. Und du sagst nur peinlich, kläglich, zweitklassig. Ja, ja. Das ist doch gut. Ja, ja. Beruhige dich. Ja, ja, ja, ja, ja. Ich heb dich wieder auf die Beine. Nun stell dich nicht so dämlich an. Gut, darf ich mal ganz kurz mal was fragen? Was ist eigentlich ganz genau dein Plan? Sobald ich wieder in meiner Position bin. Aha, die Dringlichkeit ist also nicht besonders groß. Was meinst du denn damit? Was soll denn das heißen? Ja, komm jetzt, meinst du damit, dass dieser Zeitpunkt nicht kommen wird? Jon, jetzt wirklich. Ist das das, was du mir sagen willst? Lass uns mal ganz ehrlich sein jetzt, Jon. Ja, ganz ehrlich jetzt. Okay, klar, ja, okay, die kommen, ne, die kommen natürlich. Klar kommen die. Die kommen mit deinem Blaskapelle, kommen die mit 100.000 tanzenden, nackten Jungfrauen, kommen die, ja. Die bringen dir den Schlüssel zum Stadttor auf dem Paradekissen. Klar, die knien im Schnee und geißeln sich selbst, während sie chorisch Mea Culpa psalmodieren oder Nostra Culpa, wie es wahrscheinlich grammatikalisch korrekter sein müsste. Ja, und die Menschen lehnen sich aus dem Fenster, um mitzusingen. Der Gesang breitet sich aus über die ganze Stadt. Und sie haben T-Shirts an mit deinem Konterfei. Und die Frauen reißen sich die T-Shirts hoch, entblößen ihre Brüste und schreien: Wir wollen Kinder von dir, Jon. Kinder, Zwillinge wollen wir von dir haben. Aber das hörst du gar nicht, weil du ziehst in deinen Triumphschlitten deine Bahnen Hinkel hinter dir herschleppend in Ketten. Natürlich kommen raus! Die. Raus! Ja, aber was denn? Raus, hau ab! Aber wir können. Komm doch sofort mal raus! Wir können doch nicht, wir beide, wir sind. Wenn du so denkst, hab ich für dich keine Verwendung mehr. Wie? Keine Verwendung? Wenn du nicht davon überzeugt bist, dass ich mein Schicksal wenden kann. Aber Jon, jetzt mal lass uns mal ganz tacheles reden. Du, ich meine, das würde doch bedeuten, sie müssten dein Geschäftsverbot aufheben. Das wiederum würde bedeuten, sie müssten die ganzen Verbote der ganzen 8 Jahre aufheben. Ich bin kein Jurist, aber dafür gibt es einfach keine. Oder was? Keine Chance? Nein, keine Präzedenzfälle. Präzedenzfälle treffen auf Menschen wie mich nicht zu. Ja, aber natürlich tun sie das. Da vor dem Gesetz sind wir alle gleich. Auch du. Alle gleich? Ja. Ein Visionär und ein talentloser kleiner Schreiberling gleich. Oh Gott, Jon. Oh Gott, Jon. Weißt du was, das habe ich jetzt einfach nicht gehört. Das habe ich jetzt einfach überhört. Das ist für mich zwecklos. Ach so, du brauchst mich nicht mehr. Du hast mich angelogen. Ja, ja. Du brauchst mich nicht. Du hast mich angelogen. Nein. Du hast mich angelogen. Nein, du hast mich zum Narren gehalten. Abend für Abend hast du hier gesessen und mich aufgestanden. Nein. Du hast mich glauben lassen, dass ich Grund zur Hoffnung habe. Nein, ich lüge nicht, Jon. Ich lüge nicht. Was für ein krankes Spiel hast du mit mir gespielt? Ich lüge nicht, Jon. Ich lüge nie. Hier stinkt's. Ja. Pisst du in Flaschen? Eine Zeit lang hatte ich einen Eimer. Dann habe ich mir noch einen Eimer besorgt. Ich dachte, dass du mich vielleicht nicht erkennst. Du siehst älter aus. Du auch. Das ist nur ein großer Haufen Scheiße. Es gibt nichts dazu zu sagen. Du klingst wie deine Frau. Wie geht es ihr? Interessiert dich das? Nicht wirklich. Warum habt ihr euch nicht scheiden lassen? Weiß ich nicht. Hätten wir vielleicht tun sollen. Sie hat mich nicht darum gebeten. Und du? Weißt du noch mal, bist du noch mal? Es gab niemanden, der... Doch. Anträge gab es genug. Aber am Ende vom Tag habe ich einfach nie wirklich einen Sinn darin gesehen. Und ich habe mich damit sehr gut angefreundet, Jon. Du hattest eine Chance! Hatte ich nicht. Das kam einfach überhaupt nicht in Frage. Ich verstehe nicht, warum du es nicht wenigstens mal probiert hast. Du hättest doch wenigstens mal richtig probieren können. Als Ablenkung war gut als Ablenkung. Und um deine Eifersucht zu wecken. Ich war eifersüchtig. Aber nicht genug. Der Kurs war gesetzt, es war nichts mehr zu machen. Weißt du, dass ich einmal Ja gesagt habe? Nein. Ja? Ja. Ja, wir haben Urlaub zusammen gemacht auf Korsika. Und da, er hatte ein Boot gemietet für uns. Und wir sind den ganzen Tag da rumgeschippert. Und abends haben wir eine Wanderung gemacht auf eine kleine Klippe, ganz nach oben. Zu einer wunderschönen kleinen Kapelle hat er alles fantastisch organisiert, der liebe Thomas, ja? Sonnenuntergang, kreischende Möwen, dann zum 50. Mal seinen Antrag. Und an dem Tag hatte ich dich einfach zum ersten Mal wirklich vergessen. Das war endlich mal ein Tag, an dem ich dich vergessen hatte. Und wir haben den ganzen Tag da rumgevögelt und wir hatten Champagner.